Zu Lande und zu Wasser. Die selbsttätige Fahrerei ist Wirklichkeit geworden, Herr Maybach. Und wenn wir Ihrem Vorschlag folgen und anstelle des Vergasers das Prinzip der Benzineinspritzung verwenden, dann läuft die Maschine wahrscheinlich gleichmäßiger. Während der Motor auf dem Neckar im niedrigen einstelligen PS-Bereich arbeitet, leisten die riesigen Dampfmaschinen der Atlantikschiffe schon einige tausend Pferdestärken. Die größte jemals in der zivilen Seefahrt verwendete Kolbendampfmaschinenanlage wird 1907 mit der Kronprinzessin Cecilie in Dienst gestellt. Einem Schnelldampfer, dessen Maschine es auf 46.000 PS bringt. Der Dampf für diese Leistung wird in 31 Kesseln erzeugt. Jeder mit 4 Feuerungen, die täglich 760 Tonnen Steinkohle verbrennen und von 76 Männern permanent beschickt werden müssen. Die Ära der Dampfmaschinen in Schiffen dauert lange. Bis Anfang der 1970er Jahre werden sie noch hier und da in Containerschiffe eingebaut. Sie funktionieren allerdings ganz anders als ihre Vorgänger im 19. Jahrhundert. Nicht mehr Kohle, sondern Schwerölfeuer erzeugt den Dampf. Und der treibt nicht mehr Kolben an, sondern Turbinen. Die wiederum erzeugen entweder Strom, der Elektromotoren versorgt, oder die Turbine selbst überträgt ihre Drehkraft auf die Schiffswelle und dreht die Schraube. Der größte Teil der Maschinen aber, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts Schiffe antreiben, sind Verbrennungsmotoren, benannt nach ihrem Erfinder Rudolf Christian Karl Diesel. Bei dem von Diesel erdachten Verbrennungsverfahren wird im Gegensatz zum Ottomotor kein zündfähiges Luft-Kraftstoff-Gemisch zugeführt, sondern ausschließlich Luft. Sie wird im Zylinder so hoch verdichtet, dass sie Temperaturen zwischen 700 bis 900 Grad Celsius erreicht. Ausreichend hoch, um den dann eingespritzten Treibstoff zur Explosion zu bringen. Das für Gottlieb Daimler und Karl Benz lange Zeit so große Problem der Zündung durch eine Flamme oder einen Funken existiert hier nicht. Ein Diesel ist ein Selbstzünder. Lauter im Betrieb, teurer in der Herstellung und in der Höchstdrehzahl begrenzter als ein Ottomotor, kommt er für den Einsatz in Automobilen zunächst nicht in Frage. Sehr wohl aber überall dort, wo Schwerarbeit zu leisten ist. Zu Lande in Lokomotiven, Landwirtschaftsfahrzeugen, später auch LKW und auf dem Wasser in nahezu allen motorgetriebenen Schiffstypen, die der Mensch entwickelt hat. Bleibt die Luft. Die ersten Geräte, mit denen der Mensch die Schwerkraft überwindet und vom Erdboden abhebt, sind Ballons, gefüllt mit warmer Luft, die in der sie umgebenden kälteren Luft aufsteigt. Thermik. Der erste Ballon, der zusätzlich von einem Motor angetrieben wird, um ihn in eine bestimmte Richtung steuern zu können, ist ein Luftschiff, System Baumgarten-Wölfert. Am 10. August 1888 steigt es in Cannstatt auf und landet nach einem gut 4 Kilometer weiten Flug wieder sicher auf der Erde. Gottlieb Daimlers Motoren haben die Elemente erobert. Diese Luftreise mit Daimler-Motor ist allerdings noch ein eher formaler Akt. Denn alltagstauglich ist dieses Luftschiff nicht. Eher der Beweis, dass der Mensch tatsächlich und grundsätzlich in der Lage ist, den Luftraum für sich zu erobern. Die Entwicklung motorgetriebener Fluggeräte, mit denen man ganz praktisch und zielsicher von Ort zu Ort fliegen kann, hat jedoch bereits begonnen. Nur ein Jahr nach dem Flug von Cannstatt liefert Daimler 2 Motoren von je 14,2 PS in eine schwimmende Montagehalle auf dem Bodensee, nahe Friedrichshafen. Hier wird das erste Luftschiff des Grafen Zeppelin gebaut. Nach einigen Testflügen ist klar, der Mensch kann tatsächlich durch die Luft reisen. Die Vision Gottlieb Daimlers ist Wirklichkeit geworden. Denn es sind Daimler-Motoren, die diese Zeppeline antreiben. In den USA konstruieren derweil die Brüder Wilbur und Orwell Wright erste Flugapparate mit Flügeln. Nach ein paar vorwiegend von Fehlschlägen geprägten Jahren hebt am 17. Dezember 1903 auf einer Kuhwiese in der Nähe von Dayton, Nevada, ihr Doppeldecker zum ersten Mal für 12 Sekunden vom Boden ab und überwindet dabei die Distanz von 37 Metern. Angetrieben von einem 12 PS Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor, erfolgt dieser Flug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,8 Kilometer pro Stunde. 44 Jahre später, im Oktober 1947, durchbricht der amerikanische Testpilot Chuck Jager mit einem Flugzeug zum ersten Mal die Schallmauer. Weitere 40 Jahre später beschleunigen Militärkampfjets auf Mach 3 und das bereits erwähnte Space Shuttle ist fast 27 Mal so schnell wie der Schall, wenn es in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenkt. All das ermöglichen Verbrennungsmotoren. Ein Problem gibt es dabei. Verbrennungsmotoren atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Zu viel Kohlendioxid.